Fanboys. Heute mit dem Tobi. Ja, hallo. Und mit dem Marcel. Ja, hallo. Und mit Martin. Hallo. Ohne Ja. Oder doch mit Ja. Ja, hallo. wir sind wieder mal versammelt, zumindest im virtuellen Raum. Und feiern die Folge 252. Ja. Und auch zu diesem wunderschönen Zahlengebilde hat uns Marcel einen Zahlenfakt rausgesucht. Ja, und zwar diesmal etwas, was wir schon lange nicht mehr hatten, und zwar eine Videotextseite. Oh. Der ARD Text 252 ist die aktuellen Ergebnisse der Fußball-Bundesliga. Mhm. Ich hätte auch die 253 nehmen können, das ist die Tabelle, das haben wir dann nächste Woche. Ja. Aber vielleicht habe ich da nochmal einen schönen anderen Zahlenfakt. Warum habe ich das getan? Wir sind ja jetzt, weiß ich nicht, ob ich für euch sprechen kann, aber so an sich nicht so fußballaffin. Nee, gar nicht. Ich habe es deswegen rausgesucht, weil tatsächlich so eine Seite, und zwar nicht die von der ARD, sondern von der Telekom, die einzige Seite war in meinem gesamten Leben, die ich über WAP aufgerufen habe. Für Fußballergebnisse. Und damals hatte ich ein Sony Ericsson Handy, wo es 5 verschiedene Knöpfe an dem Gerät gab, mit denen man ins Internet gehen konnte. Ja. Und 0 verschiedene Knöpfe, mit denen man ins Internet gehen wollte. Ja. Da gab es tatsächlich den physikalischen WAP-Knopf, oder? Mhm. Ich weiß nicht mal, ob das wirklich WAP war oder ob Telekom da nochmal was anderes hatte. Aber es gab tatsächlich einen Internetknopf, der an der Seite war, den man oft aus Versehen gedrückt hat. Hm. Oh, ja. So kamen auch pro Monat ungefähr so 3-4 Euro Internetkosten. Krass. Einfach zur Telefonrechnung hinzu. Obwohl ich keine einzige Seite bewusst gesehen habe, außer eben die von den Fußball. Ja, die haben sich noch die Kilobytes bezahlen lassen damals. Ja, ja. War das war so in SMS. Oh Gott, frag mich doch nicht, wie das hieß. Das, weil ich glaub, das war eins mit Farbbildschirm. Oh. Mit Farbbildschirm, ja, und ich hatte auch ein Spiel drauf, und zwar war das Q-Bird. Aha. Und ich habe das echt lang gespielt. Also mittlerweile habe ich, glaube ich, öfter Threes gespielt, aber lange Zeit war Q-Bird auf. Ja, also auf eine, es war zumindest auf dem T630 konnte man Q-Bird spielen. Das klingt alles so, als wäre das dein Telefon gewesen. Es war sehr viereckig, oder? Es war sehr viereckig. Aber damals war ein Joystick, der dann irgendwann genau. den Geist aufgegeben hat. Aber glücklicherweise, damals gab es halt alle Tasten doppelt und dreifach. Das ja, nur die WAP-Taste nicht. Mit den Pfeiltasten bedienen. Und ja, und ich habe damals, glaube ich, mir auch extra für den Mac so einen Bluetooth-Stick geholt, damit ich die Bilder runterziehen konnte. Die damals schon eigentlich zu klein für ein Animated GIF auf einer Webseite waren. Mhm. Also damalige Animated GIFs. Ja, aber man konnte auch das Adressbuch schon synchronisieren. Und das also damalige toll, USB-Bluetooth-Kombo, die im Mac war, die, also auch von der Software her, die hat dann ganz gern mal so das komplette Ding abstürzen lassen. Man konnte ja, eigentlich wollte ich damals schon Handyspiele machen, aber irgendwie war das alles noch sehr kompliziert. Stimmt, ja, das wollte ich auch, aber das war zu übel. Man konnte damals auch tatsächlich aus dem Adressbuch heraus wählen mit dem Telefon, was ja heute nicht mehr geht. So, also man kann zwar jetzt vom Mac telefonieren aus, aber man kann nicht sagen, hey, wähl mal die Nummer auf meinem Telefon. Stimmt, ja, genau. Ja, ja. Das gab es noch relativ, also gefühlt relativ lang, und dann war es plötzlich weg. Ja. Irgendwie muss ich da jetzt gerade an GarageBand denken, wo plötzlich auch alle Funktionalitäten weg waren und es einfach unbrauchbar geworden ist vor 3 Jahren oder 4. Ja. Also dafür hat Apple jetzt ein GarageBand-Update mit chinesischen Instrumenten rausgebracht. Ja, es hat immer die Frage, für was man es hernimmt. Für Podcasts ist GarageBand halt endgültig unbrauchbar geworden, glaube ich. Für Musik auch. Ach, für Musik auch. Also ich habe es ja für Musik verwendet, und du konntest halt früher dir mit Plugins so Instrumente zusammenbauen. Und das haben sie alles rausgeworfen. What? Also es ging alles nicht mehr. Nee. Du konntest halt die eingebauten Instrumente nehmen, und die ganzen Effekte haben sie unter irgendwelchen obskuren Sondereinstellungen versteckt. Es ist einfach absolut unbrauchbar Wahnsinn. Geworden. Ich. Und früher habe ich immer gesagt, Apple macht die Software unbrauchbar, und dann wird sie mit der Zeit wieder besser, bis sie besser ist als vorher. Aber sowohl bei iMovie, aber ich weiß, da sind die Meinungen getrennt, wie auch bei GarageBand sehe ich das nicht. Ich glaube, es trifft nur noch auf die Pro-Apps zu. Also bei Final Cut Pro, und auch da sehen, glaube ich, einige Leute es anders. Aber ich bin mit Final Cut Pro tatsächlich mittlerweile sehr zufrieden. Hm. Ah ja, okay. Gut, kommen wir zurück auf die Schiene, auf unsere Agenda. Als erstes haben wir frohe Nachrichten zu verkünden, nämlich die App Store Review Zeiten haben sich sehr verbessert in letzter Zeit. Okay, nennen wir es doch beim Namen, die Hölle ist zugefroren. Die App Store Review Zeiten sind im Laufe des letzten Jahres von etwa 7-8 Tagen auf einen Tag gesunken. Mhm. Geschmolzen, muss man fast sagen. Geschmolzen. Die Hölle zugefroren ist. Nee, das Hölle ist zugeschmolzen. Ja, zugeschmolzen. Wow, sag ich da. Wie ist das mit Neueinreichungen? Die werden nicht getrackt, oder? Was meinst du damit? Naja, also Reviews von neuen Apps. Das sind ja nur Updates, die hier getrackt werden, oder? Oder ist das beides gemischt? Nee, da wird beides gemischt getrackt. Ich glaube, das ist gemixt. Auf App Review Times kommen. Das ist ja sozusagen ein Crowdsourcing-Ansatz. Hm. Wo einfach Leute, die was in den App Store tun, dann berichten, wie lang es gedauert hat. Ja. Die Datenbasis ist jetzt auch nicht so super groß, muss man sagen, aber es war schon meistens eine gute Referenz. Ja, dafür. Also für iOS ist es schon das so mal um die 300 Datenpunkte in den letzten 14 Tagen. Mhm. Und da ist tatsächlich ein großer Teil, also 250 von 300, innerhalb von einem Tag passiert und der Rest quasi in 2 Tagen. Mhm. Ja, das ist schon sehr geil. Marcel hat da eine interessante Beobachtung gehabt, und zwar das Review an sich ging ja schon eine längere Zeit relativ schnell. Ja. Das heißt, die Apps sind eingereicht worden, lange rumgelegen, und dann kamen sie ins Review, und dann hat es ungefähr einen Tag gedauert, dann waren die durch. Hm. Das heißt, wenn du diesen Backlog wegarbeiten kannst, dann hast du auf einmal ganz kurze Review-Zeiten, weil die Dinger nicht mehr rumliegen, sondern gleich reviewed werden können. Und das ist jetzt unsere Theorie, was sie gemacht haben. Naja, also wenn du unter der Annahme quasi handelst, dass es diesen Backlog, also dass sie mehr Kapazitäten darauf geworfen haben, um diesen Backlog abzuarbeiten, dann ja. Ja, und also ich denke, dass es auch hauptsächlich nicht jetzt eine technische Umstellung war, dass sie gesagt haben, okay, wir müssen da jetzt eine Initiative machen, wir sind anders staffed, die haben bestimmt auch Leute eingestellt, aber ich glaube, es ist hauptsächlich eine Philosophieentscheidung gewesen, das abzubauen. Was meinst du mit Philosophieentscheidung an der Stelle? Naja, also eine firmenpolitische Entscheidung. Also wenn man sich ansieht, so ein Wochenzyklus, bis was durch ist, das hat natürlich auch so Seiteneffekte. Hm. Also zum Beispiel, ich mache mir vorher Gedanken drüber, dass meine Software fehlerfrei ist, weil es tut so weh, wenn die abgelehnt wird, dass ich 5-mal drauf gucke. Und ich kann mir vorstellen, dass das schon früher so eine Ansage einfach war, wir wollen eine Review-Zeit von 7 Tagen haben. Mhm. Ich glaube, dieser ganze Review-Prozess ist zu einigen Teilen aber halt auch noch so einfach so ein Artefakt von etwas, was Apple mittlerweile eigentlich gar nicht mehr so stark verfolgt oder vielleicht auch nie so stark verfolgt hat, wie es mal ursprünglich in der PR kommuniziert wurde. Weil so, man hatte ja gerade in den Anfangszeiten des App Stores schon das Gefühl, es gibt diesen Review-Prozess, damit da kein Scheiß im App Store ist. So. Ja. Und ich denke, von dieser Vorstellung hat man sich als User schon lange verabschiedet, und vielleicht hat Apple sich jetzt auch langsam von dieser Vorstellung verabschiedet oder gemerkt, dass einfach so der Prozess nicht ganz zu dem real existierenden App Store passt. Mhm. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie einfach gesagt haben, wir automatisieren es jetzt komplett so, und da guckt gar kein Mensch mehr drauf und deswegen geht es schnell. Ich glaub's immer noch nicht. Was man da vor allem, es gab jetzt auch wieder einen neuen Fall von einem Spiel, was aus politischen Gründen abgelehnt wurde und so. Und man sollte es doch nicht als Spiel einreichen, sondern als News-App. Das ist sehr seltsam. Ja. Es hat auf jeden Fall eine ganz große Auswirkung direkt für Developer wie mich. Ja. Ich glaube, dass insgesamt die Softwarequalität dadurch nicht sinken wird, sondern steigen. Ja. Bestimmt nicht bei der Wald- und Wiesen-App, also bei 9000 von den 10.000 Apps, die da dann, ich weiß gar nicht, was der aktuelle echte Zeitraum ist, wöchentlich erscheinen, sondern bei denen, die auch wirklich gepflegt werden. Wenn ein Bug auftritt, und es treten halt immer Bugs auf, dann kannst du die viel schneller fixen. Ja. Mhm. Und gerade wenn was Kritisches ist, da konnte man bisher bei Apple anflehen, bitte lasst es schneller durch, aber ja, also wenn es nur einen Tag dauert, dann fixst du Apple, halt auch kleine Probleme sehr schnell, die sonst vielleicht eher mal liegen bleiben. Apple sparen sich halt die ganzen Expedited Reviews Geschichten. Ja. Komplett. Was ja auch so ein bisschen komisch war, so als Prozess, weil das war halt irgendwie pro Account konntest du pro komischer Zeitraum so und so viele nie kommunizierte Expedited Requests stellen. Und irgendjemand bei Apple hat dann gesagt, nee, du hattest schon genug für diesen Monat. Ganz unabhängig davon, wie viele Produkte du hast, wie deine Update-Zyklen sind und ja, es hat sich irgendwie sehr willkürlich angeführt. Es war gut, dass es das gab, aber es war irgendwie so, man konnte nicht vertrauen und das war einfach so ja, man wusste nie so recht, wohin damit. Es gab zum Beispiel den Fall bei One Button Travel, da gab es eine neue Version und es gab ein Migrationsproblem in einer sehr kleinen Anzahl von Fällen. Also wenn du in ein oder zwei Passagen in diesem Spiel warst, dann wurde durch das Update, bist du an die falsche Stelle gesprungen. Ja. Und das war, weiß ich nicht, eine halbe Woche vor Weihnachten. Wir haben auch das Update eine halbe Woche vor Weihnachten eingereicht, alles wunderbar, aber es hat halt dann 2 Wochen gedauert, bis das Update da war. Ja. Und mit so einer Eintages-Review hätte es halt noch locker geklappt und die Leute hätten an Weihnachten alle problemlos spielen können und auch die 2%, bei denen es Probleme gab, hätten die Probleme nicht gehabt. Also ich kann es bloß begrüßen. Ja, ich kann es auch sehr begrüßen. Ich hoffe, dass vor Weihnachten tatsächlich auch der Trend bei einem Tag bleibt. Es wird sicher Spitzen geben. Es wird sicher Spitzen geben, wo es dann ein bisschen länger dauert. Ja. Was ich halt interessant finde, ist also ein kleiner Schritt in die richtige Richtung für den Mac App Store tatsächlich, den man ja gerne immer vergisst. Zu Recht. Aber das ist ja auch einer der großen Kritikpunkte am Mac App Store, dass man irgendwie bei einer Mac App irgendwie noch weniger versteht, warum man jetzt 14 Tage warten muss, bis das Update kommt. Mhm. Vor allem, wenn man halt eine Mac App tatsächlich auch parallel im Internet vertreibt und dort halt die Updates schneller passieren. Mhm. Und dann immer den Kunden erklären muss, nee, du hast im App Store gekauft und deswegen bist du weniger wert und kriegst die Updates später. Ja. Ja, also da ist zumindest mal ein Schritt in die richtige Richtung. Wir sind natürlich weit davon entfernt, dass es jetzt irgendwie, dass der Mac App Store endgültig gefixt wäre, aber ich glaube, es ist zumindest eine der Maßnahmen, wo man gar nicht viel ändern muss, aber die eine sehr, sehr große Auswirkung haben. Exakt. Und wir können das ja Phil Schiller zuschreiben, dass das jetzt passiert ist. Genau, also da gab's ja zumindest. Ich weiß gar nicht. Er war ja vorher schon auch verantwortlich, aber jetzt ist er verantwortlicher oder so. Ja. War das direkt verantwortlich. Was natürlich jetzt eigentlich sofort auch kommen müsste, wäre die App Review für Testflight weg. Ja. Weil also das ist albern. So absurd, dass ich da meine 20 Tester habe oder mal sagst, vielleicht sind es 200 und ich kann denen kein Update rauspushen, sondern nur alle 1,5 Tage, weil eine Beta in Review gehen muss. Ja. Also warum? Ja. Keine Ahnung. Aber wir wollen nicht zu viel jammern. Immerhin hat sich mal was zum Positiven verändert. Das ist mir in der heutzutage auch schon nicht mehr gewöhnt. Fast. Und das Lustige ist, dass es so ein Ding ist, was mir sofort eingeleuchtet hat. Ich wäre aber gar nicht mehr drauf gekommen, weil ich so gewöhnt war, diese Schmerzen. Dass man das machen könnte. Also super. Ja. Super. Super ist vielleicht nicht die richtige Überleitung, weil die nächste Nachricht ist sehr, sehr traurig. Wir haben uns hier versammelt, um iAds zu gedenken, das gestern von uns gegangen ist. Zumindest habe ich gestern die E-Mail bekommen von Apple, wo drin stand, hey, übrigens, dieses iAds, du erinnerst dich, das machen wir jetzt nicht mehr. Was ich ganz interessant fand, weil so als dieses Gerücht aufgekommen ist oder Apple sich zum ersten Mal geäußert hat, war ja nicht klar, dass sie es komplett abschalten. Nee, das war nur so ein bisschen, wir ziehen uns so ein bisschen, ich weiß gar nicht mehr, was die Aussage war. Irgendwie, wir machen weniger, wir haben keinen, ich glaube, es waren einfach nur Gerüchte und das IELTS-Team war gefeuert worden oder so. Mhm. Das war, glaube ich, Stand der Dinge. Und jetzt kommt da so ein komisches Bauchgefühl, was mir ein bisschen Angst macht. Und zwar, dass Apple auf der WWDC dann mit tollen neuen Ideen kommt und Apple Apps vorstellt im Zusammenhang mit, also vergleichbar mit Apple Music und dann so Subscription Services einführt. Das wäre auf jeden Fall, ja, das hat jetzt auch überhaupt keinen Anhaltspunkt, warum ich da so daran denke. Aber wenn das passiert, das wird den kompletten Markt völlig umwerfen. Ich hab mir übrigens jetzt schon einen Errater nachzureichen. Ich habe gerade nochmal einen anderen Artikel gelesen, als den ich gelesen habe. Und da steht drin, dass tatsächlich im Januar auch Apple schon announced hat, dass sie iAds zumachen. Aber but a poorly worded explainer caused confusion as to what exactly was shutting down. okay. Ja, also ist es wohl nicht neu, aber jetzt ist es nochmal per E-Mail Blast endgültig verkündet, so dass es auch alle Dummen verstanden haben, so wie ich. Mhm. Nun ja. Also egal, ob Subscriptions kommen oder nicht, also es ist schon immer wieder, also auch mit den iAds, gut, wir haben das jetzt nie genutzt in unseren Apps, aber wenn du darauf dein Geschäftsmodell aufgebaut hast, da gibt es vielleicht auch Ausweichmöglichkeiten mit anderen Anbietern, aber es ist trotzdem schon ein sehr massiver Eingriff. Und da muss ich halt denken, ja, weiß ich nicht, wie ist das denn so? Also das hat mir nur wieder bewusst gemacht, wie abhängig man davon ist, dass Apple das so macht, wie Apple es gerade macht. Ja. Ich finde es gar nicht so einen krassen Eingriff, weil du musst halt einfach den Platz, den du für die iAds hattest, da musst du eine andere Library reinlinken, das vielleicht anders aufrufen und dann kommt halt dein Ad-Content von woanders her. Ich glaube, auch wenn man ehrlich ist, hat mit iAds einfach niemand Geld verdient. So. Ja, was ich komisch finde, weil es gibt genug Apps, die sind kostenlos und hauen dir Werbung um die Ohren. Ja, aber das sind nie iAds, oder? Ja, nee. Also ich glaube, die Fail-Rate, es gibt doch so Mischplattformen, die iAds bringen und andere Sachen. Ich verstehe nicht, warum Apple da nicht mit draufgesprungen ist, weil es scheint da Kohle zu fließen und irgendwie. Ich habe halt das Gefühl, es gibt so Bereiche bei Apple, die kriegen sie nicht in den Griff. Und es gibt einfach, vielleicht ist das irgendwie die Unternehmenskultur oder einfach, dass sie nicht die richtigen Leute haben und auch nicht die richtigen Leute anstellen. Aber es gibt einfach so Bereiche, die Apple einfach nicht gut kann. Das ist irgendwie Online-Werbung, das war lange Online-Services. Das wird ein bisschen besser. Das sind Spiele. Ja, Apple News ist ja auch so ein Dauer-Zombie. Wann stirbt das endlich fertig? Aber das dauert. Ich meine, die Magazine auf Apple-Geräten, das dümpelt ja auch so ein bisschen. Ja, also du meinst Newsstand? Ja. Das haben sie ja kaputt gemacht. Es gibt Ach, das ist jetzt ersetzt mehr. Durch News? Ah, okay, genau. dann dümpelte das und starb. Auch wenn das halt, die hatten ja große Firmen, die damit aufgesprungen sind, große Magazine, New Yorker und so weiter. Aber ja, wie ihr heute halt gemerkt. Mir ist gerade ein Masterplan eingefallen, was sie eigentlich machen könnten. Sie könnten den Revenue Share auf 50-50 machen für Free Apps. Mit In-App. Und dafür den Revenue Share von den Kauf-Apps auf 10,90. Alles kann so bleiben, wie es ist, bloß das Geld wird sinnvoller verteilt. Ja, das wird bestimmt passieren. Nein. Ja. Nicht. Gut. So viel zu diesem Thema. Kommen wir zum nächsten. Es gibt Gerüchte und die Gerüchte scheinen mir schon ziemlich fundiert über die nächste macOS 10-Version, deren Namen wir noch nicht kennen, aber die halt unter Punkt 12 firmiert momentan. Das heißt on the nose. Ja. Was die tolle große Neuerung ist, die vorab jetzt schon bekannt ist, ist Siri. Gähn. Also ich habe das auf Daring Fireball gelesen und es ist tatsächlich ein interessanter Einwand da. Warum zur Hölle willst du Siri als Programm im Dock haben und nicht einfach als Funktionalität? Ich denke, dass das beides ist, dass du halt sowohl Funktionalität hast, als auch für die Leute, die extra was klicken wollen, was extra Klickbares. Ich denke halt, also je nachdem, wie sie es umsetzen, wird das halt auch einfach eine relativ, also sie brauchen halt diesen Siri-Screen, den du auf iOS auch hast, wo du was reintippen kannst, zur Not auch. Mhm. Insofern braucht es da ein Programm, wie auch immer, und ob das jetzt über die Taskbar oder oben oder unten getriggert wird, wahrscheinlich wird sich das innerhalb der Betas auch noch ändern, vielleicht. Mhm. Ja. Aber ja, insgesamt finde ich es halt ein bisschen unspannend so. Also ja, ist schon ganz nett, wenn ich jetzt auch meinem Mac sagen kann, dass er irgendwie einen Termin für morgen eintragen soll, mhm. aber ja. Ich finde es ganz gut, weil ich halt meine zwei Use Cases ist 3-Minute-Timer und Call My Wife. Und wenn ich dafür nicht zum Telefon greifen muss, sondern das gleiche am Mac machen kann, kommt das meiner Faulheit entgegen. Aber wie du sagst, nicht spektakulär. Ja. Hey Siri. Dann noch mehr Geräte, die angehen, wenn man Hey Siri sagt. Beziehungsweise nicht angehen, weil das klappt ja bei mir gar nicht. Aber das auch noch am Rande. Ich wollte noch kurz jammern, wo ich schon beim Jammern bin, nämlich über iTunes 12.4. Die neueste Iteration dieses großen Haufen Scheiße, der meine Medien verwaltet. Sie haben jetzt wieder mal Dinge geändert, blind. Und hoffen, dass es dadurch besser wird, aber es ist irgendwie auch nicht anders, es ist nur anders. Also es ist nicht besser. Ich habe es überhaupt anders. Nicht gemerkt. Ich habe heute extra nachgesehen, welche Version ich drauf habe und hatte schon die Punkt 4. Ja, naja, und hatte nichts davon gemerkt. Also so Dropdown-Menüs sind jetzt wieder Buttons. So. Dinge sind aus der Library wieder nach oben in Dings gewandert, also wo du deine TV-Shows und deine Movies hast, hat sich geändert, so, also Musik, Movies, TV-Shows ist da so ein komisches Dropdown-Menü neben den Pfeilen direkt unter dem Play-Button. Ja, ich seh's. Es ist, ja, also, es ist eine Änderung, aber warum? So. Ja, irgendwie die Buttons, die bewegen sich immer durch die Gegend bei iTunes, es gibt da keine. Sie hatten schon lange keine Lösung, die besser war als irgendeine andere der Lösungen, die sie hatten. Aber dieses dauernde Umgeswitche, das ist nur schlecht. Man hat so den Eindruck, der Praktikant hatte irgendwie eine Idee, wie man diese UI anders machen kann. Mhm. Keiner hat aufgepasst, jetzt ist sie anders und keiner weiß so recht, warum. Jeder, der bei Apple Praktikum macht, darf einmal iTunes umbauen. Genau. Ja, also vielleicht zeigt es auch bloß, wie selten ich iTunes benutze. Ich bin ja tatsächlich so dumm, um meine ganzen Videos und meine Musik tatsächlich mit iTunes zu verwalten, aber ich bin nicht sehr glücklich damit. Aber man ist ja in diese Plattform reingeloggt, wenn man irgendwie diese iOS-Geräte benutzt. Ich benutze iTunes eigentlich hauptsächlich, um mir den App Store anzugucken, falls ich mal wieder ein falsches Bild auf meinem iPhone habe. Ja, der dedizierte Play-Knopf und die Vorwärts-Rückwärts-Knöpfe auf der Tastatur, das ist so das Feature, warum ich noch bei iTunes bin. Hm. Wobei ja, dafür brauchst du ja dann iTunes gerade nicht. Shit. Nun ja. Bei Apple ist also alles wie gewohnt. Kommen wir zu Google, da gibt's ja wieder ganz viele neue Dinge, weil gestern war Google I.O. Ich habe im Zuge dessen gemerkt, dass wenn man auf google.io surft, dass man dann einen Fehler bekommt. Ein 404. In-Out-Fehler. Ja, 404, requested URL was not found on the server. Was ich eine lustige Randnotiz fand. Google I.O., die große, quasi die Parallelveranstaltung zur WWDC für die Google-Menschen, viele neue Dinge announced. Unter anderem, wo fangen wir an? Google Assistant, was wohl jetzt der Name ist für wir machen unsere Anfrageservices ein bisschen kontextsensitiver. Also ich kann jetzt fragen, hey, wer hat bei diesem Film Regie geführt? Mhm. Also wer hat bei der Pate Regie geführt und dann sagt er mir Martin Scorsese und dann kann ich fragen, was hat der sonst noch so gemacht und dann kann er erinnern, dass ich tatsächlich, wer mit der gemeint ist. Kontextsensitiv. Mir dann kontextsensitiv eben die Antwort. Das ist bestimmt ganz nett. Ja, und jenseits dessen ist das halt jetzt der Name für den Service, den sie überall sonst mit einbauen, weil sie nämlich announced haben, dass sie ganz viele Services jetzt auch haben, wo sie diesen Google Assistant mit einbauen wollen, nämlich nicht nur in der App und auf der Webseite, sondern natürlich jetzt im neuen Allo. Ihr guckt so, ihr seid so still. Ich lasse mich gerade berieseln, weil ich habe die nicht gesehen und bin ganz gespannt, was du erzählen wirst. Ja, Allo ist der neue Messenger von Google. Mhm. Neue Google I.O., neue Google Messenger. Diesmal ist es quasi es ist so eine Mischung aus Facebook Messenger und ein bisschen Snapchat dazu. Also im Sinne von, du kannst dann, also sie haben sehr viel Wert drauf gelegt, dass man sich da gut ausdrücken kann, dass man irgendwie animierte GIFs verschicken kann, dass man auf Fotos rummalen kann, dass man irgendwie, also sie haben einen Slider für Schreien und Flüstern und dann wird halt dementsprechend der Font größer oder kleiner. Und ansonsten ist es halt ein Instant Messenger und jenseits des, man kann aber auch den Google Assistant anchatten und ihn fragen, wer der Regie beim Pate geführt hat und kann dann per Instant Message irgendwie die Antwort bekommen. Aber an sich ist es jetzt irgendwie nicht so super spektakulär. Mhm. Dazu passend Google Duo, was im Wesentlichen Facebook von Google ist. FaceTime von Google, das ist zu viel Face. Waren Hangouts schon FaceTime von Google? Ja, aber jetzt nur mobil und nur zu zweit und Duo. Ah. Ja. Nächstes Jahr gibt's dann Google Trio, wo du noch jemanden dazu holen kannst. Ja, Google Poly oder so, keine Ahnung. Nein, es ist schon, glaube ich, ganz sinnvoll, dass, keine Ahnung, Hangouts haben auch ganz okay funktioniert. Ich habe keine Ahnung, warum sie diese Funktionalität duplizieren, aber sie brauchen halt irgendwas, was sie branden können, glaube ich. Und seltsam, Duo ist halt so deren Antwort auf FaceTime und sie haben auch nochmal betont, dass man damit eben dann auf Android und iOS auch Videokonferenzen kann. Also nicht Konferenzen, sondern telefonieren. Ah, also. Was ja ganz cool ist. Ja. Aber nun ja, auch ganz nett, aber jetzt irgendwie auch nicht weltbewegend. Dann machen sie Google Home. Google Home ist quasi das, was Amazon Echo ist, nur von Google. So eine kleine Box, die du dir irgendwo hinstellst, die einen Lautsprecher hat und wo du irgendwie dann in den Raum schreien kannst, okay Google, wer hat Regie beim Pate geführt? Und dann quäkt es aus einer Ecke. Ja, und natürlich auch andere Sachen, wie irgendwie, keine Ahnung, kauf neue Zahncreme und mach mal die Heizung an. Bestimmt. Drück mal den Amazon-Button, der neue Zahncreme kauft. Ja, ich habe heute schon einen Tweet gelesen von wegen, okay, Google, sag Echo, ich spreche nicht mehr mit Siri. Also, Ja. Es wirkt so ein bisschen, als würden sie eben Services in Konkurrenz zu allen anderen irgendwie. Mhm. Google macht jetzt auch X. Genau. Was ich ganz interessant fand, ist Daydream. Daydream ist so ein bisschen, so zumindest gefühlt, die Professionalisierung von Cardboard. Sprich, sie machen eine Mobile VR-Plattform. Also sie spezifizieren quasi, wie man Brillen macht, in die man Telefone vorne reinstecken kann und machen einen Controller dazu. Der Controller scheint im Wesentlichen ein Gyroskop zu sein, wo du dann halt irgendwie so simple Interaktionen in VR machen kannst, wie Pfannkuchen wenden oder Dinge werfen und solche Geschichten. Es ist nicht getrackt im Raum, sondern es ist halt im Wesentlichen einfach nur ein Gyroskop, so wie das aussah von den Demos. Ist ganz nett, aber keine Ahnung, ob das jetzt das ist, was VR wirklich braucht. Ja, aber irgendwie alles, Produkte gibt es natürlich alle noch nirgends, sondern das ist dann irgendwie alles Sommer oder Herbst. Aber das sind so die Sachen, die ich interessant fand an der Veranstaltung. Was ich eigentlich das Interessanteste fand, ist, dass es nicht in Moscone war. Ah ja, wo war es denn? Wo ist das denn? Das war in diesem Amphitheater, das quasi direkt nebenan bei Google ist, beim Googleplex. Da haben sie so ein Amphitheater, quasi die Veranstaltung hat im Freien stattgefunden. Und das ist ja dieses Jahr irgendwie auch der Trend, dass die Keynote von solchen Veranstaltungen zumindest nicht mehr in Moscone stattfindet. Bei Apple ist es ja auch so. Vielleicht liegt es daran, dass das Moscone wohl gerade renoviert, aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass sie entweder zu groß sind oder, ja, keine Ahnung, dass Moscone so ein bisschen old ist. Es ist alles zu groß geworden. Ja, alles ist zu groß geworden. Nun gut, das ist die Schnellversion von Google I.O. Ganz nett, aber nichts, was mich jetzt vom Job Hocker gehauen hat. Aber das ist irgendwie, also zumindest im Vergleich zu Apple muss es sich gerade nicht verstecken. Sagen wir mal so. Ja, und ich meine, wenn du dir Google Maps anschaust, Google hat ja mit gut Konkurrenz machen zu Dingen, die Apple nur auf iPhones hat, das funktioniert ja gut. Gut, ja. Ich meine, zeitlich was andersrum. Jetzt gab es Google Maps und dann hat Apple auch Apple Maps gemacht. Ja, aber Google Maps war schon immer so kastriert auf dem iPhone. Keine Turn-by-Turn-Navigation und so weiter. Mhm. Dann hat Apple gesagt, okay, wir grätschen jetzt rein mit unserem Scheiß, machen unseren Scheiß besser auf den iPhones und dann erlauben wir halt Turn-by-Turn-Navigation. Mit dem Ergebnis, dass Google Maps trotzdem besser ist auf iPhones als Apple Maps. Ja. Und ich halt Google Maps hernehme zum Navigieren und zum Nachgucken und zum auch in München gucken, wann die S-Bahn fährt. Ja. Mal sehen, wo die Reise hinführt, ob wir dann demnächst unsere Amazon Echos in den Schrank stellen und ein Google Home stattdessen kaufen. Hey Google, setzt mein Amazon Echo auf eBay. Genau. Hat das jetzt was mit Nest zu tun oder nicht? Nee, das hat nichts mit Nest. Das von Nintendo. Das wird wahrscheinlich, wie sind Nintendo? Nest? Nee, was meint ihr? Nest. Das ist dieses lustige Thermostat, das wegen Firmware-Updates dann nicht mehr heizt. Ich denke, du kannst mit Google Home sicherlich per Nest interfacen irgendwann. Google Home, mach mal kälter. Aber bisher hat es, glaube ich, nichts miteinander zu tun. Eieiei. Gut, kommen wir zum Konsum, wo wir hier schon die ganze Zeit von Dingen sprechen, die man bald kaufen können wird. Unter anderem wollen wir einen Podcast empfehlen, glaube ich, oder? Genau, ja. Super Level hat wieder zugeschlagen. Das hat ja eine sehr bewegte Podcast-Geschichte. die Geschichte von Superlevel-Podcasts ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Nein, blaue Ersatzflüssigkeit, irgendwas. Genau, und zwar Fabu hat sich ans Mikrofon gewagt, also der Kopf hinter Superlevel, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Zumindest hatte ich immer so den Eindruck. Der Podcast heißt Dumian, und ich habe das hat mich erstmal ein bisschen abgeschreckt, weil ich dachte, das ist jetzt so ein sehr lautes Laberradio. Na, Laber gar nicht, eher streitbar. Was das Konzept hinter Dumian ist, ist allerdings einfach und ziemlich genial. Und zwar, es ist Dumian für Spiele. Das heißt, Fabo lädt immer mehrere Gäste ein, nimmt sich für jeden Gast so eine Viertelstunde ungefähr Zeit. Und der Gast stellt ein Thema vor, über das dann gesprochen wird. Mhm. Und Fabu weiß vorher nicht, was ist das Thema. Ach du, grüne Neune. Und es geht natürlich immer über Spiele, aber es kann alles Mögliche sein. Und das Interessante ist, wie gut dieses Konzept funktioniert. Also das ist jetzt, glaube ich, schon die fünfte Folge jetzt gelaufen oder vierte Folge gelaufen. Plus Nullnummer, da sind wir... Haben wir den Bezug zur letzten Folge? Mhm. Also Dumian hatte eine Nullnummer, also ist es die fünfte Folge. Mhm. Also hat es mir sehr, sehr gut gefallen. Vor allem oft hörst du dann auch Themen, wo du am Anfang denkst, was soll das jetzt? Mhm. Und durch das Gespräch, also Fabo macht auch die Gesprächsführung sehr interessant, wird es eigentlich immer spannend und es geht halt um Spiele, oft Metathemen, manchmal auch so ganz konkrete Sachen, hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Ich war so ein bisschen skeptisch, als ich das erste Mal gelesen habe, weil bei Call-In-Sendungen, da weiß man ja nie so recht, was man kriegt. Ich bin auch ein ausgewiesener Hasser von Call-In-Sendungen. Oh. Ich kann das überhaupt nicht leiden, normalerweise. Mhm. Aber dadurch, dass das Thema so fokussiert ist, funktioniert das sehr gut. Hm. Ja, in der aktuellen Folge hat ein Marcel André 38 aus München angerufen. Ich habe euch das mal verlinkt. Angerufen kann man ja nicht mal sagen. Jetzt kann ich da leider den zweiten Tipp gar nicht bringen. Fabo hat irgendein Zencaster. Ja. Genau, haben wir schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, ich habe das mal im Zuge mit, wie hieß das andere, Cast erwähnt. Also Cast ist ja dieser Webservice, der im Prinzip das Gleiche macht. Sprich, du machst den Browser im Chrome die Webseite auf und dann nimmt der quasi Podcast-Spur auf und lädt's hoch und macht dann so einen Double-Ender draus. Und Zencaster funktioniert nach einem ähnlichen Prinzip. Genau, ich habe mir von Fabo sagen lassen, fantastisches Ding, funktioniert total super. Also du nimmst lokal auf, er nimmt lokal auf, dann wird es am Ende verschickt. Bei uns hat es dazu geführt, das lag aber sicher an meinem Internet, dass zweimal die Aufnahme abgebrochen ist. Hm. Dann hat es versucht, noch hochzuschicken, hat es nicht geschafft und die Datei war weg. Ah. Glücklicherweise habe ich als alter Podcast-Hase eine Backup-Aufnahme lokal aufgenommen mit meinem alten Mikro. Der englische Fachbegriff an der Stelle wäre par for the course. Ja. Das entspricht den Erwartungen, die ich inzwischen an diese automatische Double-Ender-Geschichten habe. Wir haben es auch mal probiert und dann irgendwie nach dreimal zusammenschmeißen und neu anfangen müssen, mitten im Podcast, es dann wieder aufgegeben. Also das Neuanfangen hätte ich jetzt nicht so schlimm gefunden, wenn er nicht einfach die Datei weggeworfen hätte. Mhm. Wobei man jetzt muss man kurz dazu sagen, wir haben tatsächlich Cast in einer Alpha/Beta-Phase ausprobiert. Das ist, glaube ich, mittlerweile auch besser. Ja. Also ich habe da letztens einen Retro-Zirkel mit aufgenommen zum Beispiel. Das hat ganz gut funktioniert. Okay. Also kann man glaube ich, durchaus. Ja, und in meiner Unorganisiertheit, weil wir bei Dumian sind, fällt mir natürlich noch ein Thema ein. Christian war auch da von der WASD. Mhm. In der ersten Folge, er spricht über Bundesliga-Manager, zum Beispiel ein Thema, was ich mich überhaupt nicht interessiert hätte, aber irgendwie schafft dieser Podcast es doch immer dann die Kurve zu kriegen, dass es doch nicht anzuhören ist. Mhm. Und der hat gerade laufen in der ZDF-Mediathek zwei Dokus über Killerspiele, die wirklich schön gemacht sind, sollte man sich auf jeden Fall angucken. Das eine heißt Killerspiele, der Streit beginnt und der andere Killerspiele, der Streit eskaliert. Es soll noch einen dritten Teil geben irgendwann nächstes Jahr. Es ist natürlich auch erfrischend, das mal aus einer Perspektive zu sehen, wo sich jemand auskennt und das alles irgendwie auch einordnen kann und so. Mhm. Sehr schön anzugucken. Und da noch eine kleine Anekdote dazu. Zwischendurch tritt auch ein Hans Ippisch auf. Mhm. Der früher so Spielezeitungen gemacht hat, Redakteur war. Okay. Für Spielezeitungen. Schlag mich, ich glaube Amiga Games auch. Computec Verlag, Geschäftsführer Computec Media. Dieser Name ist schon großartig. PC Games, Endzone. Ja, Amiga Games auch, nämlich, und das Lustige an dieser Doku fand ich, bei der Amiga Games habe ich meine Komplettlösung eingeschickt und meine ersten 500 Mark verdient. Hm. Und jetzt konnte ich mal in einem Dokumentationsfilm jemanden bewundern, der mir meine ersten 500 Mark verschafft hat. Das ist ja auch schon mal was. Das war sehr nett. Ja. Ich glaube, Domian wird dann sein, also um jetzt nochmal auf Domian zurückzukommen, wird dann seinen Durchbruch feiern, wenn die erste Diskussion über Videospiele und Met geführt worden ist. Ja, also da vielleicht auch noch dazu. Hört's euch an, auf der einen Seite. Und zweitens, sprecht doch da auch einfach mal mit, wenn ihr euch für Games interessiert. Wie gesagt, das Thema kann sein, was mag. Ihr müsst euch einfach bloß auf Twitter melden bei dem Domian-Account, weil Fabo sucht immer Gäste noch, weil das Format ist noch so frisch. Ich wünsche mir, dass jemand zum Thema Metwurst und Videospiele anruft. Ja. Ihr seid auch gefordert. Jemand müsste mal. Ja. Gut. Kommen wir zum nächsten Thema. Es geht um Mikorama. Ja, Mikorama ist ein Spiel, was mir aufgefallen ist, weil es auf Touch Arcade in den Himmel gelobt wird. Mhm. Auf den ersten Blick sieht's wieder sehr Monument Valley aus. Jetzt nicht unbedingt von der Grafik, aber vom Spielprinzip. Die Grafik ist komisch. Ja, finde ich auch. Also zumindest die Texturen. Bisschen overlandig. Findest du? Es sieht so ein bisschen aus wie Minecraft mit Papieroptik. Ja, irgendwie ja. So. Das Spiel hat auch vom Gefühl her viel von Monument Valley ohne die Escher-Sachen. Mhm. Mhm. Das heißt, man schiebt Sachen und es ist ganz sicher auch davon inspiriert. Es ist aber meines Erachtens weit genug weg im Gegensatz zu vielen anderen Sachen, die wir in dem letzten halben Jahr besprochen haben. Es gibt mehrere Besonderheiten, warum das ganz interessant ist, über dieses Spiel zu reden. Und zwar erstens, es ist Pay What You Want. Und zwar im App Store Pay What You Want. Ganz interessant. Also du kannst halt In-App-Purchases kaufen, die, glaube ich, nichts machen. Ja, es gibt halt hier die Top-In-App-Verkäufe und das ist halt irgendwie Pay What You Want 1 mit 99 Cent, 2 mit 1,99, 3 mit 3,99, 4 mit 7,99. Es geht wohl noch höher. Also ich habe hier einen Artikel, der sagt bis $32 sogar. Ja. Es hat 6 Megabyte Speicher. Lustig. Also der hat seine eigene Engine geschrieben und das ist schon krass, das in sowas zu komprimieren. Dann der Roboter, der Hauptprotagonist ist sehr lustig animiert. Ich frage mich, ob das sogar prozedural animiert ist, weil der wobbelt so immer so rum, als wäre er betrunken. Und es gibt einen Level-Editor. Das heißt, Community kann neue Levels machen und die kann man sich über QR-Codes reinladen. Interessant. Ich war jetzt nicht 100.000% überzeugt von auch wie sich Plattformen rumschieben und so anfühlt. Da war mir zu wenig Snapping. Ja, du läufst mit deiner Figur vom Startpunkt bis zum Endpunkt, kannst das Objekt drehen. Es ist echt sehr nah an Monument Valley dran. Okay, du läufst rum und kannst das mehr Level ein bisschen manipulieren an Anfassungen. Du kannst das Objekt, das Level drehen. Das gibt's ja in Monument Valley ein paar Level auch. Dieses Box-Level zum Beispiel, wo du das ganze Level drehen kannst. Ja. Muss dann durch Durchgänge hin, muss Plattformen nach oben, nach unten schieben und so, um zum Ausgang zu kommen. Wie gesagt, teilweise war es mir ein bisschen zu anstrengend. Da war völlig klar, ich muss dieses Level so lösen. Und dann muss ich halt drehen, laufen. Und das ist ziemlich Banane, was ich da mache. Es ist völlig klar. Wenn ich Plattformen verschiebe, dann bleiben die oft auch an der falschen Stelle hängen. Mhm. Aber insgesamt, das ist schon, also es ist süß. Man kann sich einfach so laden und dann den Designer eben bezahlen, je nachdem, was man dafür ausgeben möchte. Lustig, ja. Das ist nett, ja. Und du hast so ein bisschen, jetzt weiß ich, was du meinst mit prozedural animiert. Also du hast so, das Viech läuft von A nach B und das ist so ein bisschen Ragdoll-Physics, was die Arme und Beine angeht, die dann rumschwingen. Ja, und du läufst halt doch auch immer auf so einem Raster von kleinen Quadraten. Und muss halt zum Ende kommen. Ja, warum nicht? Das ist nett und ich denke mal, der Level-Editor, der macht das Ganze so, der hat Community-Potenzial, so Minecraft-Style und ich habe ja noch nie so viele Spiele mit Level-Editor gespielt. Ich stelle mir das immer schwierig vor, da die Spreu vom Weizen zu trennen. Ja, da brauchst du irgendwie eine gute... Du hast so das App-Store-Problem. Wie findest du die guten Games im App-Store? Wie findest du die guten Levels? Da was halt nett ist, so unter Freunden das auszutauschen. Ja, entweder unter Freunden oder halt irgendwie sowas nicht unbedingt kuratiert ist, also Community kuratiert, dass du sagst, du kannst Sterne vergeben und die meist gesternten kommen nach oben oder so. Solche Systeme, denke ich, sind da schon denkbar. Also dadurch, dass es einen Level-Editor gibt, so wie es ich verstanden habe, sehen die Level auch alle sehr, sehr ähnlich aus. Das heißt, das, was eigentlich bei Monument Valley auch spannend war, so wie sieht denn das nächste Level aus und wie ist das aufgebaut und so, das fehlt mir ein bisschen. Deswegen habe ich jetzt nicht sehr weit gespielt. Mhm. Ja. Hm. Und die Levels sind winzig, also du musst wirklich von A nach B zu sagen, wäre schon fast übertrieben. Das ist so das kleinste Monument Valley Level entspricht in der Größe ungefähr einem normalen Level bei dem Spiel. Boah. Ja, mal gucken. Du bist jetzt auch noch bei den Einstiegsleveln. Ich kann es nicht wirklich sagen, weil ich habe bloß die ersten 5, 6 gespielt. Ja. Gut. Zum Ende kommen, wie du gerade schon sagtest, was Ziel des Spiels ist eine gute Überleitung, die ich mir jetzt nochmal wachrufe. Nämlich, wir müssen auch zum Ende kommen. Haha. sehr gut. Ja. Echter Profi. Nein. Doch. Wen nennst du hier einen Profi? Das will ich mir doch verbitten. Ich möchte übrigens noch kurz anmerken, weil ich das gerade, weil es mir gerade wieder mal auf dem Herzen lag. Ich habe mal wieder versucht, bei Adobe meinen Creative Cloud-Vertrag zu kündigen. Es ist heute Donnerstag, 15.45 Uhr. Die Chats sind geschlossen. Hast du schon die Ich-rufe-an-Eskalationsstufe erreicht? Nein. Aber das passiert jetzt wohl bald. Ich glaube, ich schreibe erstmal einen wütenden Tweet und dann... Ich war so wütend, ich habe einen Tweet geschrieben. Ja, in diesem Sinne, ich war so wütend und habe einen Podcast aufgezeichnet. Hören wir uns auch nächste Woche wieder. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Restwoche. Bis dann. Fair.